Okay, good evening. Guten Abend. Thank you for coming tonight. Danke fürs Kommen heute Abend. Tonight we have a special night as we do every Sunday. Heute Abend haben wir einen besonderen Abend wie jeden Sonntag. And tonight it's a little extra special. Heute Abend ist es aber extra besonders ein bisschen. But I'm going to go to something else for a moment. We have a guest speaker. Wir haben heute einen Gastsprecher. And that's the special thing, but I'm going to talk about something else. Das ist das Besondere, aber ich werde jetzt noch vorher über was anderes sprechen. I just got back from Chicago. Ich bin gerade zurückgekommen aus Chicago. And we met with 55 Greater Grace pastors in Chicago. Wir haben uns dort mit 55 Greater Grace Pastoren getroffen in Chicago. I arrived there at 11 o'clock our time. Ich bin dort um 11 Uhr unserer Zeit angekommen. In my hotel, and we had meetings from midnight to 7:30 in the morning our time. In unserem Hotel, und da hatten wir von 12 Uhr bis 7:30 Uhr unserer Zeit ein Treffen. And then we had meetings from 2 in the afternoon till 10:30 at night our time. Und dann in unserer Zeitrechnung von 2 Uhr bis 10 Uhr abends. Then I went right to the airport and flew back. Und dann ging ich zum Flughafen und flog zurück. And the result was this, that we were discussing the future model of the ministry. Wir haben dort das zukünftige Modell unserer Gemeinde diskutiert. And it very much paralleled what we talked about last week. Und das ist ziemlich parallel zu dem, was wir letzte Woche besprochen haben. In our church. In unserer Gemeinde. Not moving in a new direction, but a new level. Nicht, dass wir in eine neue Richtung gehen, sondern auf einem neuen Level. And Dr. Ken Dietrich, who has set up many medical associations. Dr. Ken Dietrich, der sehr viele medizinische Verbände gegründet hat. He was the mediator or the MC or the director of this meeting. Er hat uns durch den Abend geführt. And he presented three possibilities. Er hat uns drei Möglichkeiten aufgewiesen. That we stay in the pastor-centered model. Dass wir in dem pastor-zentrierten Modell bleiben. It was like exactly the same what we were talking about. Das war genau das, worüber wir auch gesprochen haben. A hierarchy model. Ein hierarchisches Modell. Which every organization begins in that model. In diesem Modell beginnt whether jede Organisation. Whether it's a donut shop or a pizzeria or whatever. Ob es eine Pizzeria ist oder ein Donutgeschäft. And eventually moves to an association. Und dann wandelt es sich da zu einer Verbindung. Like a brotherhood. So eine brüderliche Verbindung. And so we had three possibilities. Jetzt hatten wir drei Möglichkeiten. We would stay in the old model. Dass wir in dem alten Modell bleiben. We would move to a new model. Oder zu einem neuen Modell uns where wenden. We are a brotherhood of churches. Wo wir eine brüderliche Verbindung von Gemeinden not sind. Not having Baltimore in the middle. Wo Baltimore nicht in der Mitte ist. And the leader of Baltimore in the middle of everything. Und eben auch nicht der Leiter von Baltimore in der Mitte von allem wäre. Or the third possibility is that we would keep both but go two separate ways. Oder das dritte ist, dass wir beides nebeneinander laufen lassen, aber uns trennen voneinander. A fourth possibility was suggested. Es wurde auch ein vierter Vorschlag gemacht. Of incorporating the good points of an association into the old model. Dass man die guten Dinge an einer Verbindung in das alte Modell mit einfügt. But after 3 hours of discussion, everyone realized that was not possible. Aber nach dreistündiger Diskussion haben wir gemerkt, alle, dass das nicht möglich ist. It was either or. Entweder oder war es. So the first evening after 7.5 hours of debate. Am ersten Abend nach 7.5 Stunden diskutieren. We came to the conclusion. Haben wir beschlossen. That we would separate peacefully. Dass wir uns friedlich trennen voneinander. 80% were going with the new model of association. 80% haben sich dem neuen Modell der Verbindungen angeschlossen. And 20% were staying with the older model of whatever you want to call it, pastor-centered or as they were using the term hierarchy. Und 20% sind bei dem alten Modell geblieben, dieses hierarchische oder pastorenzentrierte. And with the idea that we would go in the association model. mit der Idee, dass wir uns in das Verbindungsmodell and bewegen. And that was 80% of us in the room, which did not represent everybody. Das waren 80% von uns im Raum, obwohl nicht alle repräsentiert waren. But is the way it will probably divide. Aber so wird es sich wahrscheinlich aufteilen. 80% of the churches, I'm imagining, because I'm in contact, will go into the new model. 80% der Gemeinden, das stelle ich mir vor, weil ich mit ihnen in Kontakt bin, werden in das neue Modell einsteigen. And 20% will remain in the present model. Und 20% werden in dem gegenwärtigen Modell bleiben. But will be watching us. Aber werden uns beobachten. How successful our new model is. Wie erfolgreich unser neues Modell ist. With the idea that if we succeed in what we believe we will. Mit der Vorstellung, dass wenn wir in dem, was wir glauben, Erfolg haben werden. They would come over to the new model in 2 or 3 years. Und das glauben wir, dann werden sie in 3-4 Jahren sich dem anschließen. So that was the result of the meeting. Das war also das Resultat des Treffens. The next morning we met again. Am nächsten Morgen haben wir uns wieder getroffen. But only people who had signed a paper that they were committed to the new model. Aber nur diejenigen, die vorher etwas unterschrieben haben, dass sie sich dem neuen Modell unterstellen. Yes, so 44 pastors came back. Also sind 44 Pastoren wiedergekommen. And 11 left. Und 11 sind gegangen. And the 44 of us worked on a mission statement and the statutes of a new affiliation. Und wir 44 haben das Missionsstatement uns angeschaut und we broke into groups and we went to work. Verschiedene Regeln und wir haben uns in Gruppen aufgeteilt und daran gearbeitet. And we had a lot of very capable men that were there. Da waren sehr viele fähige Männer. And we did a lot of work in that time. I had to leave their time at 5 o'clock. Wir haben in dieser Zeit sehr viel geschafft. Ich habe dort in ihrer Zeitrechnung um 5 Uhr gehen müssen. My time, it was 11. In meiner Zeit war es 11. And I was getting back on a plane. Und ich musste ins Flugzeug. And then I had this kid crying next to me for 4.5 hours. Und dann hat ein Baby neben mir geweint 4.5 Stunden lang. But I had earplugs, thank the Lord. Aber ich hatte Oropax, Gott sei Dank. And I survived. Ich hab's überlebt. So I'm here and it was a one-day trip to Chicago and back. Ich bin hier und das war also hin und her an einem Tag. And I think everybody was happy with the meeting. Ich glaube, jeder war zufrieden mit dem Treffen. You know, the Baptists, they don't call it church split. Die Baptisten nennen das nicht Gemeindespaltung. Because they've been doing this for years. Weil die machen das schon seit Jahren so. They call this church growth. Sie nennen das Gemeindewachstum. Yeah, they call it, you know, planting new ministries. Das heißt bei ihnen neue Gemeinden bauen. And that's how we're seeing it. Und so sehen wir das auch. This is a positive thing. Es ist etwas Positives. And I think we're the same direction. Ich glaube, wir gehen in die gleiche Richtung weiter. Winning souls, dass wir Seelen gewinnen. Glorifying Christ. Christus verherrlichen. Same direction, new level. Die gleiche Richtung, aber ein neuer Level. Pastor Schaller said, I wish Pastor Rob all the best. Pastor Schaller sagte, ich wünsche Pastor Rob nur das Beste. With all his ideas. Mit seinen ganzen Ideen. And we wish them all the best. Und wir wünschen ihnen das and Beste. We want to remain friends. Wir wollen Freunde bleiben. I have great friends. Ich habe großartige Freunde. That are staying, and I have wonderful friends that are coming. Die dort bleiben und großartige Freunde, die mitkommen. So that's the result of that meeting. Also das ist das Resultat jenes Meetings. And I suggested a name. Ich habe einen Namen vorgeschlagen. Something like the Association of International Grace Ministries. Association of International Grace Ministries. Everybody liked it. And, jeder hat es gemocht. I came up with a mission statement with some other guys. Ich habe auch mit anderen zusammen ein mission statement entwickelt. We discussed everything from doctrines to membership and everything support for missionaries. Wir haben über alles gesprochen, über Lehre und Bible College, Bibelschule und Unterstützung von Missionaren. It was really good. Es war wirklich gut. So, we wish them all the best and they wish us all the best. Wir wünschen ihnen nur das Beste und sie uns auch. And that's presently where we stand. Und da befinden wir uns im Moment. So then officially we are no longer a Greater Grace Church. Also jetzt sind wir offiziell keine Greater Grace Gemeinde mehr. And we will conclude that this week with the elders. Wir werden das diese Woche mit den Ältesten zum Abschluss bringen. So that's that. Das war das. But Jesus is coming soon. Aber Jesus kommt bald. And we have a lot of work to do. Und es liegt noch viel Arbeit vor uns.